schwingen unsere Fahnen. Wir ziehen in die neue Zeit hinein. Und nach langen, düsteren Jahren werden wir einst doch die Sieger sein. Und nach langen, düsteren Jahren werden wir einst doch die Sieger sein. Wir sind jung und zu jeder Tat entschlossen. Fest geschlossen sind unsere Reihen. Ist doch manches Blut schon geflossen, werden wir einst doch die Sieger sein. Ist doch manches Blut schon geflossen, werden wir einst doch die Sieger sein. Unsere Tat, unser Wissen, unsere Treue, unser Schwur fürs deutsche Vaterland. Und wir schwören, dass wir aufs Neue, dass wir jedem Feinde halten stand. Und wir schwören, dass wir aufs Neue, dass wir jedem Feinde halten stand. Mag ein Sturm von Übermacht gewalten, dich bedrohen täglich aufs Neu. Deine Jugend wird dich gestalten, dich behüten mit deutscher Treu. Deine Jugend wird dich gestalten, dich behüten mit deutscher Treu. Im Winde flattern unsere Fahnen, wir ziehen in die neue Zeit hinein. Und nach langen, düsteren Jahren werden wir einst doch die Sieger sein. Und nach langen, düsteren Jahren werden wir einst doch die Sieger sein.